Deutschlandfunk Kultur Tonart. Als Sänger und Gitarrist der Rattles war Achim Reichel Anfang der 60er Jahre einer der ersten deutschen Beatstars. Später dann wurde er mit seinen Shanties zum Volksmusiksänger und Vorzeuge Norddeutschen. Er war Rocker, Experimentalmusiker, Clubbetreiber und Produzent. Kaum ein deutscher Musiker blickt auf eine so vielfältige Karriere zurück wie er. Heute wird der Mann aus Hamburg 75 Jahre alt und das ist doch mal ein Aloha-He wert. Als wir den Anker warfen, war's himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren tausend Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Aloha. Hey, hey, im Jahr 1991 war das ein Riesensommerhit. In manchen Diskotheken auf Mallorca läuft der Song immer noch. Ganze Trockenruder-Wettbewerbe werden dazu veranstaltet. Und der Mann, der diesen Song geschrieben hat und noch viele, viele andere, der feiert heute seinen 75. Geburtstag im kleinen Kreis, nur mit seiner Frau und seiner Familie. Bei früheren Jubiläen gab es da schon mal auch tagelange Partys auf St. Pauli. Also er ist ein bisschen ruhiger geworden, aber trotzdem ist Achim Reichel noch immer bester Dinge. Davon konnte ich mich überzeugen bei einem Interview, das ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet habe. Und dabei habe ich Achim Reichel zunächst gefragt, was ihn denn mit 75 Jahren musikalisch noch so umtreibt. Naja, erstmal bin ich relativ zufrieden mit mir, dass ich irgendwann mich einfach dazu entschlossen habe, eben nicht nur einfach Trends und Moden und irgendwelche Wellen zu bedienen, sondern das zu tun, was ich selber für gut heißen kann und was mir Spaß bringt und wo man auch hinterstehen kann und wo man nicht das Gefühl haben muss, dass eventuell irgendjemand mein wahres Gesicht erkennen würde. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Manchmal denke ich, das ist heute irgendwie schwerer geworden, als es in den 70ern, als ich damit anfing, war. Wenn ich heute so zurückguckt, dann denke ich manchmal, hoha, also war es auch manchmal auf ganz schön dünnem Eis unterwegs. Weil es ist ja so, also wenn man so fantasiebegabter ist und so einer bin ich, dann hat man dauernd irgendwelche komischen Ideen. Also die kommen ja von selbst. Man steht eigentlich immer nur wieder vor der Frage, sollte ich das tun oder sollte ich das lassen? Wirkt sich das positiv aus auf mein Profil als Künstler oder sagen die vielleicht, ich glaube, da weiß selber nicht so genau, was er will. Wenn wir mal zurückschauen auf diese Karriere oder auf die Anfänge dieser Karriere 1960 als Frontman der Rattles, da waren sie damals sowohl mit den Stones als auch mit den Beatles auf Tour. Das können wohl auch nicht allzu viele deutsche Musiker von sich behaupten. Wenn Sie heute alte Fotos sehen aus dieser Zeit, denken Sie da, war das wirklich ich oder ist Ihnen diese Zeit immer noch ganz und gar präsent? Ja, das ist so ein bisschen wie das Leben vor dem Leben, ne? Also, und ich finde mich ehrlich gesagt, speziell bei alten Interviews, wenn man sich selber dabei sieht, dann möchte ich mich eigentlich immer so ein bisschen wegdrehen, weil das beschämt mich etwas, weil man war irgendwie so ein komischer, selbstbewusster Grünschnabel, der so irgendwie so eine Attitüde an den Tag legte, die für mich heute irgendwie doch recht durchschaubar scheint. Also insofern, ich gefall mir erheblich besser in reiferen Jahren als früher, als man noch glaubte, man müsse irgendwie so cool, verschärft auf irgendeine Art und Weise rüberkommen, weil das ist es ja, was letztlich beeindruckt. Nee, nee, irgendwann ist mir so klar geworden, es ist viel angenehmer, wenn man einfach nur mit dem beeindruckt, was man kann, und das ist nun mal Musik machen. Wenn man mal von den Interviews aus dieser Zeit absieht, die Tatsache, dass Sie da tatsächlich mit den ganz Großen der damaligen Zeit unterwegs waren, macht Sie das denn trotzdem noch ein bisschen stolz? Das ist eher Glück. Das ist toll, dass man das erleben durfte, aber es ist einfach nur das Glück des Frühgeborenen. Ne? Weil man darf nicht vergessen, dass sowohl die Beatles als auch die Rolling Stones zu der Zeit, als wir miteinander normal umgehen konnten, die waren auch gerade am Anfang ihrer Karriere, die waren noch weit davon entfernt, Weltstars zu sein. Also diese Glorifizierung, die setzte erst viel, viel später ein. Und dann da wird es eigentlich noch ein Tick interessanter, weil Menschen kennenzulernen, wie sie waren, bevor der Ruhm dazu kam und wie sie durch den Ruhm sich veränderten, das ist auch eine interessante Beobachtung. Also als ich Paul McCartney zuletzt sah, da machte ich irgendwann den Vorschlag, der spielte hier in Hamburg, und dann sage ich, wollen wir dann nochmal irgendwie uns nochmal über den Kiez gehen und kennst du ja noch und wirst du sehen, hat sich viel verändert. Da sagt er einfach so daher, als wenn das das Normalste von der Welt wäre, ach weißt du, ich schlafe ja am liebsten in meinem eigenen Bett und ich habe ja hier meinen Privatflieger bei euch auf dem Flughafen stehen. Und ich fliege nach dem Konzert eigentlich gleich zurück nach London. Ich war völlig sprachlos. So wird einer, wenn der Weltruhm und das Millionärsbankkonto hinter ihm steht. Ihre Karriere hat 1966 dann erstmal gestoppt, jedenfalls vorübergehend. Da mussten Sie nämlich zur Bundeswehr. Und das hat Ihre Karriere bei den Rattles dann erstmal vermasselt. Aber Sie haben sich dann anschließend gewissermaßen einfach neu erfunden mit dem Album Die Grüne Reise. Bis heute ein Meilenstein der psychedelischen Musik in Deutschland. Dann waren Sie auch als Produzent tätig, zwischendurch auch mal als Betreiber des Star Club. Würden Sie heute rückblickend sagen, das war alles harte Arbeit oder sind Ihnen Sachen manchmal auch einfach so zugeflogen? Also das würde großspurig klingen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, also da habe ich das, war alles ganz genau angepeilt. Dieses Phänomen, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft, das weiß man gar nicht, wie man das eigentlich erklären soll. Sind es nun Zufälle oder ist das irgendwie Karma, Schicksal, Kismet, frag mich nicht. Auf alle Fälle, für mich hat es viele solcher Erlebnisse gegeben und insofern denke ich, irgendwie bist du auch so ein komisches Glückskind irgendwie. 1975 gab es dann eine erneute Kehrtwende in Ihrem Leben. Da ist nämlich Ihr erstes deutschsprachiges Album erschienen. Das war ein Album mit Seemannsliedern. Das haben Ihnen einige Ihrer Fans damals übel genommen, aber Sie haben gesagt, nein, Volksmusik muss leben und das kann sie nur, wenn man sie eben auch in das Klangbild der Zeit hebt. Würden Sie das heute immer noch so sagen? Ja, das würde ich immer noch so sagen. Und ich meine, wir sind ja ein Land, was sich also schon unterscheidet von vielen anderen. Also in England war eine Folkrock-Szene das Normalste von der Welt. Hierzulande dachte man immer noch, nee, Vorsicht, das kann man nicht machen. Also das hat ja mal irgendwo hingeführt, da wollen wir auf keinen Fall wieder hin. Und also insofern, es gab Stimmen, die waren ganz anderer Meinung und entweder waren sie sich unsicher, ob es das geben sollte oder sie waren der Meinung, das sollte es auf keinen Fall geben. Und ich sehe das eben anders. Ich finde schon, dass wir ein Land sind, hier gab es eine Menge interessante Geister in unserer Vergangenheit und die haben sich auch auf interessante Art und Weise in unseren Wurzeln irgendwie hinterlassen. Und es lohnt sich da auch ein paar Unterscheidungen. Die Mühe, die muss man sich schon machen. Ich meine, wenn ich bei den Rattles geblieben wäre, das haben mir ja auch viele übel genommen, dann wäre ich schon in den Ende der 70er, 80er ein Nostalgie-Act. Aber dadurch, dass ich anfing, meiner inneren Stimme zu folgen, wenn ich so nennen darf, habe ich viel weniger Schwierigkeiten, mit mir selbst zufrieden zu sein und mit dem, was ich da so in die Welt gesetzt habe. Vieles von dem, was Sie jetzt angesprochen haben, Achim Reichel, das kann man nachhören in einer Geburtstagsbox, die jetzt zum 75. erscheint, namens Das Beste. Da sind zwei CDs oder vier LPs drin, je nachdem, was man lieber hat. Haben Sie die Songs alle selbst ausgewählt oder wer hat das für Sie übernommen? Nee, das habe ich tatsächlich selbst gemacht und das war gar nicht so einfach, weil man verbindet natürlich mit jedem einzelnen Song, man weiß, wie der entstanden ist, wo er herkam, was einen da getrieben hat und welche Erwartungen man da reingesetzt hat und wo sie erfüllt wurden und wie nicht. Und das sind halt alles irgendwie, klingt jetzt ein bisschen platt, aber alles so musikalische Kinder von mir. Und insofern ist das auch eine relativ persönliche Sichtweise. Und ich habe auch ganz bewusst bei einigen Songs auf Live-Aufnahmen zurückgegriffen, weil ich der Meinung bin, Studio ist Studio. Da kann man Dinge wiederholen, da kann man sagen, irgendwie an der Stelle lösch mal die Gitarre weg, da spiele ich nochmal eben schnell eine andere oder hier mache ich eine zweite Stimme und da kann man jedenfalls rumtricksen. Aber Bühne ist Bühne, das ist live, das ist das Ehrlichste überhaupt und da geschehen oftmals Dinge, wo auch das Publikum dran teilhat und das sind für mich immer die tollsten Sachen. Achim Reichel, Sie haben jetzt schon die Live-Erfahrung angesprochen. Sie wollen es auch nochmal wissen, also Sie werden auch nochmal auf Tour gehen und diese Live-Erfahrung nochmal erleben zusammen mit Ihrer Band. Fast 20 Termine stehen da auf dem Programm in ganz Deutschland. Im Herbst wird das sein. Ist das dann auch die Abschiedstournee oder heben Sie sich die dann doch für den 80. Geburtstag auf? Ja, man soll ja nicht über ungelegte Eier reden, nicht? Also ich weiß es nicht. Im Moment bin ich eigentlich angefangen, eine Autobiografie zu schreiben. Und das ist wieder eine Disziplin, in der ich eben nicht auf Routine und sowas zurückgreifen kann. Und das zu ergründen, das finde ich dann wieder spannend und unverbraucht und jungfräulich und mit der Chance, sich selber ein weiteres Mal neu zu entdecken, ob man das auf die Reihe kriegt. Aber irgendwie denke ich, wenn man 50 Jahre lang nicht aus der Kurve geflogen ist in diesem verdammten Business, was ja nun verdammt launisch ist, ja, dann war das ja eben nur möglich, weil es Leute gab, die das zu schätzen wussten. Und da ist es denn eigentlich auch eine angesagte Disziplin, mal versuchen, das alles aufzuschreiben. Also, ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht, aber wir werden es erfahren. Also man soll niemals nie sagen, Achim Reichel, vielen Dank für das Interview und alles Gute zum Geburtstag. Ja, okay, dann können wir ja jetzt die Korken knallen lassen. Das sei ihm gegönnt, die knallenden Korken. Das Interview mit Achim Reichel, das haben wir, wie gesagt, vor der Sendung aufgezeichnet. Mittlerweile ist er nämlich schon auf den Weg in den sonnigen Süden und da wird dann gefeiert.